seid ihr ganz oben, schmeiß ich die Leiter um. Ihr seid Artists, wow, das ist toll. Steigt die Leiter auf, ich wünsche euch Erfolg. Das ist nicht nett, ich tu das nur aus einem Grund. Seid ihr ganz oben, schmeiß ich die Leiter um. Seid ans Mike nur mit Kondom, weil ich stets auf Nummer sicher gehe. Deine aussieht Studium, man meine sind Gitterstäbe. Selbst in deinen Träumen tauche ich nur gegen Gage auf. Verbrenn Johnny Rakete, werd gefragt, werd hier Gras geraucht, yeah. Amokläufer hören meine Tracks und denken, vielleicht ist ihr Leben doch nicht ganz so schlecht. Was Teamfucks liegt, mich battlen heißt, du bist lebensmüde. Transportiere meine Gegner in den Wald per Rewe-Tüte. Du bist nicht bildhübsch, Spaß, du bist mein Feindbild. Deine Bitch hat ein Porträt von mir, ah, und auch ein Kind, yeah. Jetzt wird deine Grabstätte entweiht. Ich greife das Mic und Blitze schlagen ein. Du bist so ne Pussy, du rappst mit deinen Schamlippen. Eltern wollen dich aufs Zimmer, ich dich in dein Grab schicken. Schreib den Text, nehme auf, sobald ich kann. Deutscher Rap heißt viele Klicks, aber wenig Relevanz. Ihr seid Artists, wow, das ist toll. Steigt die Leiter auf, ich wünsche euch Erfolg.